Erster, es sind noch 2 Tage bis zum Fest Passa. Die Priester und Lehrer wollen Jesus heimlich fangen und töten. Zweiter, sie sagen, wir dürfen das nicht am Fest machen. Sonst gibt es Streit im Volk. Dritter, Jesus ist in Bethanien im Haus von Simon. Eine Frau kommt mit teurem Öl. Sie gießt das Öl über Jesus' Kopf. Vierter, einige Leute sind böse. Sie sagen, warum verschwendet sie das Öl? Fünfter, Mann hätte das Öl für viel Geld verkaufen können. Das Geld hätte man den armen Leuten geben können. Sie schimpfen mit der Frau. Sechster, Jesus sagt, lasst sie in Ruhe. Sie hat etwas Gutes für mich getan. Siebter, arme Leute habt ihr immer bei euch. Mir könnt ihr immer helfen. Aber mich habt ihr nicht immer. Achter, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Neunter, ich sage euch, überall, wo man von mir erzählt, wird man auch von ihr erzählen. Man wird sich an sie erinnern. Zehnter, Judas Iskariot ist einer von den 12 Freunden. Er geht zu den Priestern. Er will Jesus an sie verraten. Elfter, die Priester freuen sich und versprechen ihm Geld. Judas sucht eine gute Gelegenheit, Jesus zu verraten. Zwölfter, am ersten Tag vom Fest fragen die Freunde Jesus, wo sollen wir das Essen für das Passa vorbereiten? Dreizehnter, Jesus schickt 2 Freunde weg. Er sagt, geht in die Stadt. Dort seht ihr einen Mann mit einem Krug Wasser. Geht hinter ihm her. Vierzehnter, geht in das Haus, wo er hineingeht. Sagt zu dem Mann im Haus, der Lehrer fragt, wo ist der Raum, wo ich mit meinen Freunden das Passa essen kann? 15. Der Mann wird euch einen großen Raum oben zeigen. Dort sind Teppiche und alles ist bereit. Macht dort alles für uns fertig. 16. Die Freunde gehen in die Stadt. Sie finden alles, wie Jesus gesagt hat. Sie bereiten das Essen für das Passa vor. 17. Am Abend kommt Jesus mit den 12 Freunden. 18. Sie sitzen beim Essen. Jesus sagt, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. 19. Die Freunde werden traurig. Einer nach dem anderen fragt, bin ich das? 20. Jesus sagt, es ist einer von euch 12. Er ist mit mir aus der gleichen Schüssel. 21. Es ist so, wie es über mich geschrieben steht. Aber es ist schlimm für den Mann, der mich verrät. Es wäre besser für ihn, wenn er nie geboren wäre. 22. Sie essen. Jesus nimmt Brot. Er dankt Gott und teilt das Brot. Er gibt es den Freunden und sagt, esst. Das ist mein Körper. 23. Er nimmt einen Becher. Er dankt Gott und gibt ihn den Freunden. Alle trinken daraus. 24. Er sagt, das ist mein Blut. Es ist für euch. Es wird für viele Menschen vergossen. 25. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken. Ich werde erst wieder Wein trinken, wenn ich mit euch im Reich Gottes bin. 26. Sie singen ein Lied. Dann gehen sie zum Ölberg. 27. Jesus sagt, ihr werdet mich alle verlassen. Denn es steht in der Bibel, ich werde den Hirten töten. Dann werden die Schafe weglaufen. 28. Aber wenn ich wieder lebe, gehe ich vor euch nach Galiläa. 29. Petrus sagt, auch wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. 30. Jesus sagt, ich sage dir, heute Nacht, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du 3-mal sagen, dass du mich nicht kennst. 31. Petrus sagt, auch wenn ich mit dir sterben muss, ich sage nie, dass ich dich nicht kenne. Alle anderen Freunde sagen das auch. 32. Sie kommen zu einem Garten. Der Garten heißt Gethsemane. Jesus sagt zu seinen Freunden, bleibt hier. Ich gehe beten. 33. Er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit. Er hat Angst und ist traurig. 34. Er sagt, ich bin sehr traurig, so traurig, dass ich sterben könnte. Bleibt hier und passt auf. 35. Er geht ein Stück weg. Er wirft sich auf den Boden und betet. Er betet, dass diese schwere Zeit nicht kommen muss. 36. Er sagt, aber, Vater, du kannst alles. Nimm diese schwere Zeit von mir weg. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. 37. Er kommt zurück und sieht, dass die Freunde schlafen. Er sagt zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wach bleiben? 38. Passt auf und betet. Dann werdet ihr nicht in Versuchung geführt. Ihr wollt das Gute tun, aber ihr seid schwach. 39. Er geht wieder weg und betet. Das Gleiche. 40. Er kommt wieder und findet sie schlafend. Sie sind sehr müde. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. 41. Er kommt zum dritten Mal und sagt, schlaft ihr immer noch? Es ist genug. Die Zeit ist gekommen. Ich werde an die bösen Menschen verraten. 42. Steht auf, lasst uns gehen. Der Mann, der mich verrät, ist da. 43. Sofort kommt Judas. Er ist einer von den 12 Freunden. Viele Leute sind mit ihm. Sie haben Schwerter und Stöcke. Sie kommen von den Priestern, Lehrern und ältesten Männern. 44. Judas hat ihnen ein Zeichen gesagt, den Mann, den ich küsse, das ist er. Nehmt ihn fest und bringt ihn weg. 45. Judas geht zu Jesus und sagt, Hallo, Lehrer. Dann küsst er ihn. 46. Die Leute nehmen Jesus fest. 47. Einer von den Freunden nimmt ein Schwert. Er schlägt dem Diener vom Priester das Ohr ab. 48. Jesus sagt, Warum kommt ihr mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen? Ich bin doch kein Verbrecher. 49. Ich war jeden Tag bei euch im Tempel und habe euch gelehrt. Warum habt ihr mich nicht gefangen? Aber es muss so sein, wie es in der Bibel steht. 50. Alle Freunde verlassen Jesus und laufen weg. 51. Ein junger Mann folgt Jesus. Er hat nur ein Tuch um seinen Körper. Die Leute packen ihn. 52. Er lässt das Tuch los und läuft nackt weg. 53. Die Leute bringen Jesus zum Priester. Alle Priester, ältesten Männer und Lehrer kommen zusammen. 54. Petrus folgt Jesus von Weitem. Er geht in den Hof vom Priester. Er setzt sich zu den Dienern und wärmt sich am Feuer. 55. Die Priester und alle im Rat suchen etwas Schlechtes über Jesus. Sie wollen ihn töten, aber sie finden nichts. 56. Viele Leute sagen falsche Dinge über Jesus. Aber die Geschichten passen nicht zusammen. 57. Einige Leute stehen auf und sagen falsche Dinge über Jesus. 58. Sie sagen, wir haben gehört, wie er gesagt hat, ich werde diesen Tempel zerstören, der von Menschen gemacht ist. In 3 Tagen werde ich einen anderen Tempel bauen, der nicht von Menschen gemacht ist. 59. Aber auch diese Geschichten passen nicht zusammen. 60. Der Priester fragt Jesus, sagst du nichts zu dem, was diese Leute über dich sagen? 61. Jesus sagt nichts. Der Priester fragt ihn, bist du der Christus, der Sohn von Gott? 62. Jesus sagt, ja, ich bin es. Ihr werdet mich sehen. Ich sitze dann rechts von Gott und komme mit den Wolken. 63. Der Priester zerreißt seine Kleider. Er sagt, wir brauchen keine Zeugen mehr. 64. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Was meint ihr? Alle sagen, er muss sterben. 65. Einige Leute spucken ihn an. Sie verdecken sein Gesicht. Sie schlagen ihn mit Fäusten und sagen, sag uns, wer dich geschlagen hat. Die Diener schlagen ihn mit Stöcken. 66. Petrus ist unten im Hof. Eine Dienerin vom Priester kommt. 67. Sie sieht, wie Petrus sich wärmt. Sie sieht ihn an und sagt, du warst auch mit Jesus zusammen. 68. Petrus sagt, ich weiß nicht, was du meinst. Er geht in den Vorhof. Der Hahn kräht. 69. Die Dienerin sieht ihn. Sie sagt wieder zu den Leuten, er ist einer von ihnen. 70. Petrus sagt wieder, nein, ich bin es nicht. Kurz danach sagen die Leute zu Petrus, du bist wirklich einer von ihnen. Du kommst doch auch aus Galiläa. 71. Petrus schwört, ich kenne diesen Mann nicht, von dem ihr redet. 72. Sofort kräht der Hahn zum zweiten Mal. Petrus denkt an das, was Jesus gesagt hat, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Er denkt darüber nach und weint.